Sri Lanka ist eine Insel vor der Südspitze Südasiens, unmittelbar unterhalb des indischen Subkontinents und knapp über dem Äquator. Mit ihrer Lage inmitten des Indischen Ozeans ist sie von entscheidender Bedeutung für Modelle, die für die Wanderung der Menschen von Afrika nach Australien im späten Pleistozän von einer schnellen Südroute ausgehen. Immer wieder hielt man die reichen Nahrungsressourcen an den Küsten für den Grund, warum dieser Expressweg genutzt wurde. Die Menschen mussten nicht ins Landesinnere vordringen, wo sie auf schwierigere Umweltbedingungen gestoßen wären. Als zweiter Grund wurde die periodisch erfolgende Ausbreitung der ihnen vertrauten Graslandschaften genannt. Aber seit Archäologen aus Sri Lanka, wie Oshan und sein früherer Lehrer Siran Deraniyagala, die Archäologie auf der Insel reformiert haben, kristallisierte sich für solche einfachen Modelle ein Problem heraus. Die Fundstätte, auf die wir am Ende unserer Wanderung stießen, war die Höhle Batadombalene. Dort und an den nahegelegenen Fundstätten Fahienlene und Kitulgalabelilene haben sich die ältesten Menschenfossilien erhalten, die je in Südasien entdeckt wurden. Außerdem findet man hier auch die mit einem Alter von 45.000 Jahren älteste materielle Kultur, die sich in der Region zuverlässig mit unserer Spezies in Verbindung bringen lässt. Oshan sagt dazu: Die Leute haben unsere prächtige Insel oft übergangen. In Wirklichkeit spielt sie aber für die Ausbildung der Anpassungen, die Homo sapiens während seiner Auswanderung aus Afrika erfuhr, eine große Rolle. Die ältesten eindeutig menschlichen Fundstätten der Insel liegen nicht an der Küste oder in den trockeneren Graslandschaften, sondern in den feuchten Regenwäldern des Landesinneren. Nun könnte man natürlich meinen, vielleicht waren die Regenwälder ja früher nicht dort. Außerdem ist es nur eine Insel. Vielleicht wanderten die Menschen dort also viel herum und statteten den Wäldern nur einen kurzen Besuch ab. Um solche Fragen zu beantworten, reiste ich während meiner Doktorandenzeit zum ersten Mal nach Sri Lanka. Ich verliebte mich sofort in das farbenprächtige Land und seine Menschen. Seither gab es kaum ein Jahr, in dem ich nicht dort war. Als ich damals, 2015, eng mit Oshan und anderen Archäologen zusammenarbeitete, wandten wir zum ersten Mal die Analyse stabiler Isotope, die ich in Kapitel 5 vorgestellt habe, auf die zahlreichen Funde fossiler menschlicher Zähne an, die in Höhlen und unter Felsüberhängen im Regenwald von Sri Lanka ans Licht gekommen waren. Wir verglichen unsere Befunde mit denen von Tierzähnen, die man zusammen mit den Menschen gefunden hatte, und konnten auf diese Weise feststellen, dass die Isotopenwerte fast aller Individuen, die vor 36.000 bis 3.000 Jahren an diesen Orten gelebt hatten, sich, anders als bei den afrikanischen Homininen, mit den Werten für Tiere überschnitten, die bekanntermaßen in den dichten Baumkronen von Regenwäldern zu Hause sind. Daraus konnte man den Schluss ziehen, dass sich die Menschen ebenfalls ausschließlich von Nahrung aus dem tropischen Regenwald ernährten. Diese Abhängigkeit setzte sich auch in Phasen größerer Klimaveränderungen fort, so während des letzteiszeitlichen Maximums und sogar bis ins Zeitalter der Landwirtschaft, das in diesem Teil der Insel vor 3000 Jahren begann. Unsere Arbeiten bewiesen, dass die frühen, sich ausbreitenden Menschenpopulationen durchaus ausschließlich in tropischen Regenwäldern leben konnten. Und nicht nur das. Sie entschieden sich auch selbst dann dafür, wenn Graslandschaften und Küstenstreifen in der Nähe zur Verfügung standen. Ihre spezialisierte Anpassung war überdies bemerkenswert robust. Sie überdauerte mindestens 30.000 Jahre, vielleicht auch mehr.